glaube, ich kotz gleich. Denk dir nichts dabei, das muss so sein. Ich sauf meinen Kopf frei. Ich hoffe, du hast den Stoff bei. THC, Alkohol und Kokain sind meine Top 3. Ich weiß doch selber, dass das nicht grad gesund ist. Doch die Welt ist mir zu grau, ich mag's, wenn's bunt ist. Ich will die Welt auch mal von oben sehen. Ich muss Drogen nehmen, damit diese Gefühle nicht verloren gehen. Weil nichts ausbleibt, gönn ich mir ne Auszeit. Ich löse mich auf, bis am Ende nur noch Rauch bleibt. Wünsch mir Glück, schenk mir Hasenfuß und Kleeblatt. Auch wenn ich's mir nicht gründlich überlegt hab, ich heb ab. Ich komm nicht mehr runter heute Nacht, ich bin drauf. Mach mein Glas voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 und sing laut. Komm hier oben, ist noch Platz, spring raus. Ich komm nicht runter heute Nacht, ich bin drauf. Ich bin mach mein Glas voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 und sing laut. Komm hier oben, ist noch Platz, spring raus. Manchmal trink ich viel, ohne Ziel und ohne Sinn. Warum ist das ungesund, da schwimmt doch ne Zitrone drin. Ja, vielleicht bin ich einfach nur ein großes Kind. Wenn du wissen willst, wie das ist, brauchst du nur zu mir hochzuspringen. Und dann leg dich hier oben hin, lass die Sorgen los und trink. So lange, bis die ganze Scheiße plötzlich logisch klingt. Bis ich denke, Hauptsache die Kohle stimmt. Und ihr denkt, Hauptsache der Vogel singt. Auch wenn das komisch klingt, wenn ihr ihn nicht in Ruhe lasst, müsst ihr weiter damit rechnen, dass er Drogen nimmt. Weil ich denke, dass Gedanken meistens nur verlogen sind. War das heute Nacht nicht das letzte Mal, dass ich geflogen bin? Ich komm nicht mehr runter heute Nacht, ich bin drauf. Mach mein Glas voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 und sing laut. Komm hier oben, ist noch Platz, spring raus. Ich komm nicht runter heute Nacht, ich bin drauf. Mach mein Glas voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 und sing laut. Komm hier oben, ist noch Platz, spring raus. Ich hab da so einen Freund namens Jim Beam. Was machst du so mit dir? Na, ich trink ihn. Das ist Liebe, kann sein, dass wir bald ein Kind kriegen. Verdammt, der haut mich um, ich muss mich hinknien. Ich hab da so einen Freund namens Raki. Der darf auf keinen Fall fehlen auf meiner Party. Wodka und Bacardi, Goldkrone und Jägermeister. Er ist so süß, ich nenn ihn Leberkleister. Ich komm nicht mehr runter heute Nacht, ich bin drauf. Mach mein Glas voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 noch ein. Und sing laut. Und komm noch hier ein. Oben, ist noch Platz, und noch rein. Ich komm nicht runter heute Nacht, ich bin drauf. Mach mein Glas Gott. Voll mit Schnaps, ich trink's aus. Ich chill hier auf Wolke 8 und sing laut. Komm hier oben, ist noch Platz, spring raus. Ey, und bring mir auf keinen Fall Averna oder Underberg. Das ist kein Jägermeister. Am liebsten trinke ich Siggi Smallsider, Jägermeister mit Maracuja-Saft. Lecker! Oder wenn kein Jägermeister da ist, trinke ich auch mal ein Feel the Breeze, Wodka, Cranberry-Saft und Ginger Ale. Hat Harry erfunden, Alter. Also, in diesem Sinne, Prost, ihr Säcke!